Ich bin gern lustig, ich lache gern. Ich konnt den ganzen Tag nur Musik hören. Ich wart ja lange schon, bis läuft das Telefon. Das ist die Stimme von dir, du sagst zu mir. Heil auf Nacht, da kommen wir zusammen und wir singen miteinander. Bis mir die beste Stimmung kommt. Und wenn wir dann gesungen haben, gesungen haben, gesungen haben, fangen wir zum Tanzen an, Tanzen an, Tanzen an. Ein kleines Lächeln war das Rezept. Es macht das Leben gleich doppelt nett. Wer dauernd krantig ist, bringt's auch nicht weit. Du endlich was für dich, du hast die Zeit. Heil auf Nacht, da gehen wir zusammen. Wir singen miteinander. Ja, es dauert gar nicht lang, bis wir die beste Stimmung haben. Bei uns spielt die Musik Radio Heimatmelodie.